Es begann eigentlich mit einer Schnapsidee. An der Harvard-Universität programmierte der Student Mark Zuckerberg eine Webseite, auf der er ungefragt Fotos von Studentinnen stellte. Und die Jungs sollten dann in so einem 1-zu-1-Vergleich per Klick bewerten, welche denn nun die hübschere ist. Ja, und der Rest ist Hollywood, zu sehen im Film The Social Network. Es ist die Erfolgsgeschichte von Facebook, die da im Herbst 2003 begann. Mittlerweile hat das Netzwerk etwa 900 Millionen User, die meisten in den USA, die wenigsten im Vatikan, die, ich glaube, sind weniger als 20. Ne? Durchschnittlich jüngste User sind die in Vietnam, die ältesten durchschnittlich auf den Färöerinseln und die meisten Frauen sind prozentual auf der Insel Tonga. So. Heute geht Facebook an die Börse mit viel Bohai und Tralala. Und wir lassen uns das mal einordnen von Michael Braun aus dem Börsenstudio des Deutschlandradios. Diese Neuemission, Herr Braun, $38 pro Aktie nachher ab 17 Uhr unserer Zeit. Warum ist die Facebook-Aktie gleich zu Beginn so teuer? Es liegt an der Nachfrage, Herr Buchwald, und das ist schon erstaunlich, die Geschichte, die Sie gerade rekapituliert haben. Das ist 9 Jahre her, dass Mark Zuckerberg da in seiner Studentenbude programmiert hat und nun soll das Unternehmen mehr als 100 Milliarden Dollar wert sein. Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch, aber die Nachfrage ist sehr groß. Sie hat dazu geführt, dass Facebook in der vergangenen Woche sowohl den Preis für seine Aktien nochmal um im Schnitt 16% erhöht hat und auch nochmal deutlich mehr Aktien angeboten hat. Also sie wollten offenbar verhindern, dass die Aktionäre den Rahmen abschöpfen. Sie wollten das selber tun. Gleichwohl, es wird noch spekuliert, dass eben heute Nachmittag, wenn um 17 Uhr die ersten Börsekurse kommen, dass die dann nochmal um 50% höher über diesen $38 halt liegen. Das ist alles eine sehr, sehr erstaunliche Geschichte. Ja, das heißt, man kann erstmal sagen, so rein technisch ist dieser Börsengang, so wie er bis jetzt angekündigt wird, angemessen. Ja, das kann man wohl durchaus sagen. Also es haben sich wie üblich dann Investmentbanken, in diesem Fall also JP Morgan und Konsorten, darum beworben, dieses Unternehmen an die Börse zu bringen, haben diese Papiere ihren Kunden angeboten und diese Kunden also zum Emissionspreis angeboten, in diesem Fall jetzt $38 je Aktie. Und diese Kunden haben offenbar massiv zugeschlagen. Jedenfalls sind diese Aktien verkauft und es könnte sein, dass eben Facebook dadurch bis zu gut 18 Milliarden Dollar heute einnimmt. Alter Schwede. Haben Sie da mal Vergleichsdaten? Wie war das dann bei Apple oder bei Google? Das Interesse war im Grunde ähnlich. Bei Facebook muss man sagen allerdings, dass Facebook nur halb so viel wert ist wie der Internetkonzern Google, aber nur ein Zehntel der Umsätze und der Gewinne von Google hat, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das war bei Google damals ähnlich und es hat an der Börse geklappt. Im Moment muss man sagen, Facebook setzt allerdings noch eins drauf. Ist das nun eine Blase? Also man hat ja mal so ein bisschen Angst bei solchen Dotcom-Unternehmen, die ja nichts produzieren, da kommt ja am Ende kein Auto raus, dass das irgendwie auch ganz schnell verpuffen kann. Ja, das ist sicherlich ein neues Geschäftsmodell, was diese Internetunternehmen, vor allen Dingen diese sozialen Netzwerke halt produzieren. Ja, sie haben kein Produkt, da kommt kein Auto oder kein Kühlschrank raus. Sie produzieren aber eben den Umgang mit Daten und das ist für die Werbewirtschaft offenbar interessant. Die Daten, die der User dort hochlädt, die sind ja nicht nur dafür da, dass der eine seine neue Freundin vorstellt und dann fragt, findet ihr die auch toll oder nicht, sondern das sind Daten, die dann auch Facebook selbst sammelt und der Werbewirtschaft zu dem Zweck zur Verfügung stellt, möglichst individuell wirkende Werbung, also gezielte Werbung zu ermöglichen. Das kann natürlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein. Aber ich warne davor, ja, ist von den Kursen her ist es eine Blase. Ich hatte eben schon mal Kurs das Kurs-Gewinn-Verhältnis genannt. Also Facebook macht 1 Milliarde Dollar Gewinn. Der Unternehmenswert bei diesen Kursen liegt jetzt bei gut 100 Milliarden Dollar. Das heißt, das ist ein Verhältnis 1:100. Bei deutschen Industrieunternehmen ist 1:14 das Normale. Also da sieht man schon, dass da sehr viel noch passieren muss bei Facebook, um dieses hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, um diesen hohen Aktienkurs zu rechtfertigen. Und es gibt da durchaus Skepsis. Die jüngste zum Beispiel, GM hat gerade entschieden, also der Autohersteller General Motors hat entschieden, seine Werbung nicht mehr über Facebook zu lancieren, weil er offenbar Zweifel an der Wirksamkeit hat. Michael Braun im Börsenstudio des Deutschlandradios zur Neuemission der Facebook-Aktie, heute 17 Uhr unserer Zeit in Europa. Jetzt wird ja immer schon so ein bisschen auf die Risiken hingewiesen. Ich meine, die haben ja wahnsinnige Zuwächse gehabt, aber jetzt hat man 900 Millionen User weltweit. Die Welt hat nur 6 Milliarden, nicht alle haben Internetanschluss. Das heißt, man kann ja gar nicht mehr so viel wachsen. Wo ist denn aber unter Umständen die Stärke, wenn so ein großes Interesse ist? Da muss ja irgendeiner auch sagen, jawohl, ich glaube daran, dass dieses Facebook auch dann als Aktie was wert ist. Die Stärke könnte daran liegen, dass Facebook eine seiner aktuellen Schwächen überwindet. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass die Werbung über Facebook auf Smartphones kaum zu lancieren ist, während es auf der anderen Seite so ist, dass 50% der Facebook-Nutzer schon mit Smartphones durch die Gegend laufen und eben dieses als ihr Instrument sehen. Das hat Facebook bisher nicht geschafft, dahin zu kommen, aber das ist eben sozusagen der negative Teil. Die positive Seite der Geschichte ist, wenn Facebook das angeht und diese Smartphones als neues Endgerät in sein Produkt, auch in seine Software dann mit einbindet, dann kann das durchaus klappen und dann könnten da riesige Wachstumsraten bei der Nutzung von Facebook wieder entstehen. Und das ist das, auf das die Börsen spekulieren. Jetzt gibt Mark Zuckerberg ja mit den Aktien auch ein bisschen Kontrolle und Macht ab. Was könnte denn auf Druck von Aktionären passieren? Könnte Facebook zum Beispiel in ein paar Jahren doch zu einem Bezahldienst werden? Das ist nicht ausgeschlossen, dieses Bemühen, gerade im Internet überhaupt kostenpflichtige Dienstleistungen anzubieten. Wir sind ja auch in den, nicht nur bei den sozialen Netzwerken, sondern eben gerade auch bei den Medien, bei den Zeitungshäusern zum Beispiel sehr gut zu sehen. Es wäre allerdings schon eine gewisse Revolution des Geschäftsmodells und bisher hat man gesehen, dass das sehr schwer durchzusetzen ist. Auch Pay-TV in Deutschland ist sehr schwer durchzusetzen. Vielleicht ist das aber auch ein deutsches Phänomen, denn anderswo geht es in den angelsächsischen Ländern, läuft das ja sehr viel besser. Ich denke, das Risiko wäre groß, wenn man Facebook als bezahlte Dienstleistung nähme. Die aussichtsreichere Variante dürfte wohl sein, erstens die Zahl der User weiter zu steigern und die dann auch eben noch besser zu erreichen, wie zum Beispiel eben über die Smartphones. Michael Braun im Börsenstudio des Deutschlandradios zur Facebook-Aktie. Ab 17 Uhr wird sie an der Technologiebörse Nasdaq in New York gehandelt.